B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Hendrik Jatschik und folgenden Themen: Schmiergeld, vergeblicher Kampf der EU gegen Korruption in Afghanistan. Schauprozess, kaum Hoffnung für Michail Chodorkowski. Wirtschaftskrise, Steueroase Liechtenstein in Schwierigkeiten, sowie schließlich Rettungsanker, junge Iren auf Jobsuche im Ausland. Wenn die Statistik von Transparency International nicht trügt, dann hat die Korruption weltweit zugenommen. Das ist nicht wirklich überraschend, aber irgendwie frustrierend. Vor allem die Feststellung, dass in diesem Jahr in über 20 Ländern deutlich mehr Schmiergeld geflossen sein soll als bei der letzten Erhebung. Das war 2006. Besonders schlimm, so Transparency, sei die Lage unter anderem in Afghanistan. Dort habe mehr als die Hälfte der Befragten angegeben, in den vergangenen 12 Monaten Schmiergeld gezahlt zu haben. Für die EU ein kleiner Offenbarungseid, angesichts der Tatsache, dass die Gemeinschaft seit langem mit viel Geld, sehr viel Geld, die weit verbreitete Korruption eigentlich einzudämmen hoffte. Martin Durm über eine ernüchternde Bilanz. Wie viel Milliarden Euro hat die EU eigentlich schon in Afghanistan investiert? Eine, zwei oder mehr? Europas Mann in Kabul müsste es eigentlich wissen. Also ich kann Ihnen jetzt keine genauen Zahlen nennen, sagt Vygaudas Ušakas, der früher mal litauischer Außenminister war und heute die Europäische Union in Afghanistan repräsentiert. Aber der Beitrag der EU ist bemerkenswert, jedes Jahr so etwa 1 Milliarde Euro für Entwicklungsprojekte und für die Gehälter der afghanischen Polizei. Seltsamerweise decken sich die Zahlen des EU-Botschafters aber nicht so ganz mit dem Bericht des Europäischen Parlaments, das für die vergangenen Jahre insgesamt 2 Milliarden Euro ausweist. Wie dem auch sei, die EU ist in jedem Fall einer der wichtigsten Geldgeber für die Regierung Karzai. Ihre großen Mitgliedstaaten Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien verpflichteten sich schon bei der Afghanistan-Konferenz 2002 zum Aufbau eines funktionsfähigen Polizeiapparats und zum Kampf gegen die Korruption in den Behörden. 8 Jahre später ist die Bilanz allerdings eher frustrierend. Nach Angaben der Organisation Transparency International belegt Afghanistan nach Somalia den vorletzten Platz auf der weltweiten Korruptionsliste. Ausgerechnet Polizisten und Richter, die durch EU-Programme gegen Bestechung immunisiert werden sollten, sind besonders anfällig für Korruption. Ein Treffen am Stadtrand Kabuls mit einem afghanischen Polizeioffizier. Über Korruption wollte er reden, bat sich aber konspirative Bedingungen aus, einen Wagen mit verdunkelten Fenstern, damit ihn niemand erkennt. Da saß er dann drin und sagte, Bestechung sei eigentlich kein Thema für ihn. There was lots of corruption in the police, but nowadays... Korruption, meint der Polizeioffizier, hat es bei uns vielleicht früher mal gegeben, aber jetzt nicht mehr. Wir haben die Trainingsprogramme der Europäer besucht und sind jetzt nicht mehr bestechlich. Am Ende des Gesprächs hielt er dann aber doch die Hand auf und meinte, er sei durstig und hungrig und könne etwas Unterstützung ganz gut gebrauchen. Anfang 2010 haben die Vereinten Nationen in 1600 afghanischen Dörfern eine Umfrage durchgeführt. Demnach ist für die Einheimischen nicht die Sicherheitslage das größte Problem, sondern die Korruption in Polizei und Verwaltung. Salaries were raised a little bit, but are still extremely low. Die Gehälter der Polizisten wurden zwar durch die EU etwas erhöht, sind aber noch immer extrem niedrig, sagt Thies Bergmann, Abgeordneter im Europäischen Parlament, der als niederländischer EU-Wahlbeobachter in Afghanistan war. Wenn Polizisten gerade mal so um die 150 Euro pro Monat bekommen, sind sie natürlich käuflich für Drogenhändler und Taliban. Wenn wir daran nichts ändern, werden all unsere Anstrengungen scheitern. Ob das Problem damit gelöst wäre, einfach mehr Geld von Brüssel nach Kabul zu schicken, ist allerdings fraglich. In seinem letzten Afghanistan-Bericht zeigte sich das Europäische Parlament jedenfalls sehr besorgt über die, wie es heißt, mangelnde Transparenz bei der Verwaltung der Hilfe vor Ort. Dem könne er leider nicht widersprechen, sagt denn auch ein britischer Kriminalbeamter in Kabul. Der Superintendent wurde als Antikorruptionsberater der EU in afghanische Ministerien entsandt. ein harter Job. Hier wird jede Gelegenheit genutzt, korrupt zu sein, zu nehmen, was man kriegt. Denn jeder weiß, wenn dieses Regime stürzt, wirst du auf der Abschussliste seiner Nachfolger stehen. Nächste Woche, konkret am kommenden Mittwoch, wird es feststehen. Das Urteil gegen den ehemaligen russischen Großunternehmer Michail Khodorkovsky. Ihm und seinem Geschäftspartner wird vorgeworfen, sie hätten in ihrem eigenen Konzern Yukos rund 350 Millionen Tonnen Erdöl im Wert von etwa 25 Milliarden Dollar unterschlagen. Ein nach russischem Recht ziemlich schweres Verbrechen. So richtig beweisen konnte es die Staatsanwaltschaft in dem Prozess allerdings nicht. Aber darum ging es offenbar nicht. Familienangehörige und Freunde Khodorkovskys vermuten, dass hier vielmehr zum zweiten Mal politische Rechnungen beglichen werden. Das Ziel, Khodorkovsky so lange wie möglich im Arbeitslager zu behalten, damit er Putin und Co. ja nicht gefährlich wird. Elfi Siegel über einen Schauprozess und was Khodorkovskys Mutter davon hält. Eine Frage wird Khodorkovskys Eltern immer wieder gestellt. Ob sie ihrem einzigen Kind, dem einst reichsten Mann Russlands, geraten hätten, rechtzeitig das Land zu verlassen, wenn sie geahnt hätten, dass ihn viele Jahre Gefängnis und Lagerhaft erwarten würden. Marina Khodorkovskaya hat lange gezögert, um diese Frage zu beantworten. Wenn man ihn jetzt freiließe und er meine Meinung hören wollte, so würde ich ihm raten, zu emigrieren. Denn unter diesem Regime kann man nicht leben. Aber was er entscheidet, sollte man ihn denn freilassen, weiß ich nicht. Für Beobachter ist der jüngste Prozess gegen Khodorkovsky eine Farce. Im Mai 2005 hatte man den Ölmagnaten wegen vermeintlicher Steuerhinterziehung und Betrugs zu 8 Jahren Lagerhaft verurteilt. Im zweiten Verfahren, dessen Abschluss kurz bevorsteht, wirft man ihm vor, nahezu die gesamte Ölproduktion seines eigenen Konzerns gestohlen zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat dafür eine Strafe von 14 Jahren gefordert. Für Khodorkovskys Mutter ist klar, dass, wie bereits im ersten Prozess, nicht Staatsanwalt und Richter über das Schicksal ihres Sohnes entscheiden, sondern die russische Obrigkeit. Das hängt ja nicht vom Gericht ab, sondern davon, was die beiden ersten Personen in unserem Land untereinander ausmachen. Und das weiß heute niemand. Wenn Präsident Medvedev sein Gewicht bei uns und im Ausland verstärken will, dann muss er natürlich diese Sache beenden. Moskauer Intellektuelle, darunter der Schriftsteller Boris Akunin oder der Oppositionspolitiker Boris Nemtsov, haben sich bei Medvedev für den Angeklagten eingesetzt. Für sie ist das Schicksal Khodorkovskys ein Test für den Kreml-Chef, ob es ihm gelingt, sich gegen seinen immer noch übermächtigen Vorgänger Putin durchzusetzen. Denn man geht in Moskau weithin davon aus, dass vor allem Putin aus verschiedenen, auch persönlichen Gründen, die treibende Kraft hinter Khodorkovskys Prozess ist. Erst vor kurzem hat er dem Angeklagten öffentlich und unverhohlen die Verantwortung für mehrere Morde in die Schuhe geschoben. Putin ist in den Fall verwickelt. Es fällt ihm sehr schwer, meinen Sohn freizulassen. Putin ist ja ein Mann mit einer verzerrten Logik. Er sieht es als seine persönliche Schwäche an, wenn er in diesem Fall nachgibt. Es ist schwierig, dieser Logik zu folgen. Putin ist ein boshafter, rachsüchtiger und sehr feiger Mensch. Michail Khodorkovsky hat als Abschlussplädoyer vor dem Gericht Anfang November eine politische Programmrede gehalten. Darin ließ er aus seiner Gegnerschaft zum Putin-Regime keinen Zweifel. Da der Prozess öffentlich ist, hat jemand im Saal die Rede aufgenommen. Der Radiosender, das Echo Moskaus, sendet seither immer wieder Teile daraus. Ein Land, das sich damit abfindet, dass die Bürokratie der Macht aus egoistischen, den Interessen des Landes zuwiderlaufenden Motiven in Gefängnissen Dutzende, wenn nicht gar Hunderte und Tausende talentierter Unternehmer, Manager und einfache Leute einsperrt, ist ein krankes Land. Und noch eins machte der prominente Angeklagte deutlich, dass er sich keine Illusionen über seine Lage macht. Im Jahr 2012 wird in Russland ein neuer Präsident gewählt. Ob er Medvedev oder wieder Putin heißen wird, ist wohl noch nicht entschieden. Es gilt jedoch als ausgemacht, dass der bekannteste Häftling des Landes mindestens bis nach diesen Wahlen hinter Gittern bleiben dürfte. Eine wenig überraschende und deshalb so bittere Erkenntnis. Es scheint alles wenig zu nutzen. Auch mit dem Euro-Schutzschirm über dem Kopf verliert Irland an den Finanzmärkten weiter an Kreditwürdigkeit. Die Ratingagentur Fitch verpasste vor wenigen Tagen dem hochverschuldeten Land eine deutlich schlechtere Bonitätsnote, was für die Regierung in Dublin die Refinanzierung abermals verteuern dürfte. Die Auswirkungen auf die Wirtschaftslage des Landes waren und bleiben dementsprechend. Für die Jugend heißt das, keine Arbeit und keine Perspektive daheim. Nichts wie weg also. Tausende verlassen inzwischen die Insel, suchen ihr Glück in Australien, Neuseeland und in Deutschland. Marcel Burkhardt über eine Emigration mit drohender Langzeitwirkung. Endlich läuft es mal wieder richtig rund für die Iren. Das Rugby-Team in den grünen Trikots hat seine Gäste fest im Griff. Kian Tanner freut das. Er schaut sich das Spiel im Fernsehen an. Es soll ihn ablenken von der bohrenden Frage, was die Zukunft bringen wird. Der 26-jährige Informatiker ist einer von tausenden jungen Iren, die ihr Land verlassen, um woanders Arbeit zu suchen. Sein Ziel ist Neuseeland. Ich habe ein mulmiges Gefühl, weil ich so weit weggehe von zu Hause. Noch habe ich keine Arbeit dort und ich kenne da auch kaum Leute. Ich denke, die ersten Monate werden schwer. Ich werde meine Heimat vermissen, aber ich hoffe auf einen guten Job und auf eine gute Karriere. Wegen schlechter Jobperspektiven daheim haben bereits zwei seiner Geschwister ihr Glück im Ausland gesucht. Sein Bruder Colin hat jetzt eine Stelle als IT-Berater in London. Seine Schwester Yvonne ist in Sydney. Sie bekam in Irland nur kleine Aufträge als Sozialarbeiterin. Ein paar Monate hat sie das gemacht, aber so ging das nicht weiter. Nicht wissen, wann der nächste Job kommt, wie viel Geld es dafür gibt. Sie hat sich dann umgeschaut und in Australien sofort Arbeit gefunden. Nach vielen Jahren des wirtschaftlichen Booms trifft die Wirtschaftskrise vor allem die jungen Iren hart. 3 von 10 der unter 30-Jährigen sind derzeit ohne Arbeit. Wer kann, geht weg. Wie bei den Tanners sieht es in vielen Familien aus. 100.000 Iren werden das Land in nächster Zeit verlassen, sagen Experten des Wirtschafts- und Sozialforschungsinstituts in Dublin voraus. Bis 2015 rechnen sie sogar mit 200.000 Immigranten. Für das kleine Land mit nur 4,5 Millionen Einwohnern ein heftiger Verlust. Wie es sich anfühlt, woanders etwas aufzubauen, weiß der Ingenieur Sean O'Donovan seit einem halben Jahr. Wir gehen dorthin, wo die Arbeit ist, und deshalb sind wir jetzt in Deutschland. Ein großer englischer Kunde baut dort Modehäuser. Deshalb sind wir gerade in Gelsenkirchen. Ich mag es dort. Ich habe zwar gehört, dass auch da viele Menschen ohne Arbeit sind, aber die Leute sind sehr freundlich zu uns und ich kann mich also nicht beklagen. Seine Heimat sieht O'Donovan inzwischen nur noch selten, denn der 29-Jährige macht in Deutschland Extraschichten, um den Kredit für sein Haus im südirischen Cork abzustottern. Wir haben das Geld für das Haus zu 100% von der Bank geliehen. 380.000 Euro. Heute ist es wohl 20-30% weniger wert. Irgendwas um die 300.000 Euro, glaube ich. O'Donovan sitzt in seinem kalten Wohnzimmer. Die Hände wärmt er in einer Tasse Tee. Zum ersten Mal seit vielen Wochen ist er für einen kurzen Besuch daheim. Er schaut sich um wie ein Gast. An den Hauskauf und den Kredit denkt er mit gemischten Gefühlen. Es war eine Investition, die nicht gut gelaufen ist. Okay, wenn ich ein Familienvater wäre mit Frau und Kindern und für ein sicheres Dach sorgen müsste, für Essen auf dem Tisch und so weiter, dann hätte ich wohl ein bisschen Angst. Aber so bin ich allein. Ich bin jung und da ist noch alles drin im Leben. Hi, how are you? Good, how are you? Wenn viele das Land verlassen, heißt das auch, dass die, die bleiben, auf einmal allein dastehen. Statt gemeinsam auszugehen, treffen sich Theresa Foley und ihre beste Freundin Bree Joy inzwischen regelmäßig in Skype. Durch die Online-Gespräche versuchen sie, die Freundschaft am Laufen zu halten. Joy hat nach langer Suche eine Arbeit in London gefunden und wirkt erleichtert. Foley, die als Therapeutin in Irland arbeitet, teilt Joys Freude. Die 25-Jährige bewegen aber auch noch andere Gefühle. Ich habe jetzt weniger Freunde hier. In meiner Freizeit sind da plötzlich immer weniger Leute, die ich treffen kann. Es ist definitiv einsamer geworden. Am Wochenende denke ich jetzt, ist da überhaupt noch jemand da, den ich sehen kann? Die gute Stimmung ist irgendwie dahin. Das neue, reiche Irland, das zuletzt Hunderttausende Einwanderer angezogen hat, erlebt eine frustrierende Kehrtwende. Die Botschaften junger Auswanderer an die Zeitungen daheim klingen bitter. Alles geht den Bach runter. Irland verliert eine ganze Generation, heißt es da. Und die Geschichte wiederholt sich. Gemeint ist die Geschichte von großer Armut, die zwischen 1848 und 1950 über 6 Millionen Iren aus dem Land trieb. Bei den Foleys sah es so aus. Mein Großvater hatte 10 Brüder und Schwestern. Von den 11 Kindern war er der Einzige, der in Irland geblieben ist. 9 sind nach Amerika gegangen, einer nach England. Theresa Foley lächelt. So schlimm wird es bestimmt nicht wieder, meint sie. Aber inzwischen macht auch sie sich ernsthafte Gedanken, die Insel zu verlassen. In Australien sind Therapeutinnen gefragt. Foley ist noch unentschlossen. Um ehrlich zu sein, meine Eltern sind der Hauptgrund, weshalb ich noch hier bin. Andererseits, sie sind jung und gesund, können reisen. Und ich bin jung. Also ist jetzt eine gute Zeit, um zu gehen. Auch um andere Kulturen kennenzulernen und mit Leuten aus anderen Ländern zusammenzuarbeiten. Und ganz ehrlich, auch das Klima wäre ein großer Anreiz. Bei dem eiskalten Wintereinbruch, der Irland gerade lahmlegt, zaubert der Gedanke nach Sonne und Wärme auch Kian Tanner ein Lächeln ins Gesicht. Kurz vor seiner Abreise ans andere Ende der Welt zeigt sich der Informatiker optimistisch und bereit für sein Abenteuer. Meine Freundin ist schon dort. Nach nur einer Woche Suche hat sie einen wirklich guten Job gefunden. Darüber sind wir natürlich sehr glücklich. Sie wartet jetzt auf mich. Das gab es noch nie in Liechtenstein. Der Landeshaushalt weist Jahr für Jahr ein Defizit nach dem anderen aus. Bis 2004 hatte das Fürstentum keine roten Zahlen geschrieben. Nun hinterlässt die Wirtschaftskrise deutliche Spuren im Budget. Pascal Lechler über eine kleine Steueroase in Schwierigkeiten. Im vergangenen Jahr und im laufenden Jahr sind die Erträge aus Steuern und Abgaben regelrecht eingebrochen. Und auch für 2011 rechnet Regierungschef und Finanzminister Klaus Tschütscher nicht mit einer nachhaltigen Erholung. Aber Tschütscher wäre kein Politprofi, würde er nun für die Zukunft Liechtensteins schwarz sehen. Wir haben uns in der Krise sogar als Oase der Stabilität erwiesen. Unsere Banken mussten nicht gestützt werden, in keiner Art und Weise. Und was uns gefreut hat, wir haben vor wenigen Wochen ein bestätigt erhalten, unser AAA-Rating von Standard & Poor's, das höchste Rating, das ein Staat erhalten kann. Doch in der nahen Zukunft, nämlich in den nächsten 5 Jahren, muss Tschütscher 20% seiner Ausgaben kürzen. Vor allem die Gemeinden müssen sich in Liechtenstein auf weniger Mittelzuweisungen einstellen. Aber der Zeitenwenden nicht genug. Bereits 2009 hatte Tschütscher in der sogenannten Liechtenstein-Erklärung angekündigt, dass das kleine Fürstentum bei Finanzgeschäften künftig die Standards der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, einhalten will. Unterm Strich heißt das, Liechtenstein kooperiert nun mit ausländischen Steuerbehörden und leistet Amtshilfe in Fällen von Steuerhinterziehung. Mit Großbritannien hat Liechtenstein bereits ein Abkommen abgeschlossen, das es allen Schwarzgeldsündern erlaubt, bis 2015 quasi straffrei steuertechnisch reinen Tisch zu machen. Ab 2015 dann müssen britische Anleger beweisen, dass ihre Gelder, die sie in Liechtenstein anlegen wollen, versteuert sind. Mit Deutschland ist man hingegen noch nicht so weit gekommen. Bis Ende des Jahres aber will Vaduz mit Berlin ein neues Doppelbesteuerungsabkommen ausgehandelt haben, sagt Tschütscher. Wenn wir das Doppelbesteuerungsabkommen unter Dach und Fach haben, werden wir uns dem dritten Thema widmen und die Lösung der Vergangenheit, der Altfälle, der unversteuerten Vermögen und auch dann in die Zukunft blicken, eine Lösung zu suchen. Und da haben wir seit April 2009 schon viele Sondierungsgespräche auch geführt. Im Raum steht eine Abgeltungssteuer. Altes Schwarzgeld würde nachträglich versteuert. Diese Nachsteuer würde Liechtenstein anonym an Deutschland abführen. Das Geld würde somit weiß gewaschen, ohne dass die Steuersünder mit rechtlichen Konsequenzen rechnen müssten. Mit der Schweiz will Deutschland ab Januar über eine Abgeltungssteuer verhandeln. Ginge es nach Simon Triebelhorn, dem Geschäftsführer des Liechtensteinischen Bankenverbands, käme die Abgeltungssteuer so schnell wie möglich. Für uns ist wichtig, dass wir eine Lösung der Vergangenheit, dass wir die hinkriegen, zügig, und dass auch die Lösung zeitgleich und gleichwertig ist mit der Lösung in der Schweiz. Und darauf arbeiten wir hin. Zeitgleich mit der Schweiz würde bedeuten, dass die Anleger keinen Anreiz hätten, ihre Gelder ins jeweils andere Land zu transferieren, um die Steuer zu umgehen. Triebelhorn geht es vor allem darum, endlich Ruhe in die Branche zu bringen und die Anleger nicht weiter zu verunsichern. Inzwischen verzeichnen die Banken wieder einen Mittelzufluss. Triebelhorn führt das auf die Stabilität des Fürstentums und den in seinen Augen konsequenten Weg der Weißgeldstrategie zurück. Zwar gäbe es noch kein Gesetz, das den Banken vorschreibe, keine Schwarzgelder mehr anzunehmen, aber... Es ist ganz klar ein Risikomanagement der Banken. Und wenn Sie zu einer Bank gehen, dann wird sie die auf das Thema ansprechen. Und es ist gängige Praxis von den Banken, dass sie dem Steuerthema ein sehr großes Gewicht einräumen. Will heißen, wer als liechtensteinische Bank unversteuertes Geld annimmt, begibt sich auf sehr dünnes Eis. Ob die Weißgeldstrategie auch in der Treuhandbranche angewandt wird, kann Clemens Laternser, Geschäftsführer der Liechtensteinischen Treuhändervereinigung, nicht mit Sicherheit sagen. Die Branche lebte jahrzehntelang sehr gut davon, vermögenden Ausländern Stiftungsmodelle zu vermitteln. Lange Zeit dienten diese Liechtensteiner Familienstiftungen vor allem als Geldverstecke, um Geld vor dem Zugriff des Fiskus zu bewahren. Auch Ex-Postchef Zumwinkel hatte seine Millionen in einer Stiftung gebunkert. Seit Zumwinkel mit seinen Schwarzgeldern aufflog, ist das Interesse an Liechtensteiner Familienstiftungen stark rückläufig. Keiner weiß, wie Familienstiftungen künftig steuerlich behandelt werden. Momentan kann es sein, dass der Stifter steuerlich mehrfach zur Kasse gebeten wird. Die Familienstiftung macht deshalb oft keinen Sinn mehr. Folglich wartet auch die Treuhandbranche sehnsüchtig auf das neue Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland. Nämlich dann wäre endlich klar, wie die Stiftungen steuertechnisch behandelt werden, sagt Laternser. Niemand möchte in ein Produkt investieren, wo nicht eine Rechtssicherheit im weitesten Sinn besteht. Und an der Rechtssicherheit arbeiten wir jetzt, weil wir müssen unseren Kunden sagen können, das sind die Möglichkeiten, die du hast. Und das sind die Möglichkeiten, die du eben nicht hast. Anders als der Bankensektor Liechtensteins verharrt die Treuhandbranche momentan in einem Schwebezustand. Keiner weiß, wie es genau weitergehen wird. Die verwöhnte Branche, die bislang immer nur ein Aufwärts kannte, hat bereits erste Entlassungen angekündigt. Verbandschef Clemens Laternser kann nicht ausschließen, dass nicht noch weitere Stellenstreichungen im neuen Jahr folgen werden. Globalisierungseffekte mal ganz anders. So viel im Europa-Report heute.